In mir tobt wie ein Orkan, wie beim Sturm der Ozeane. Hoppla, das ist mein Blut. Meine Glut braucht ein Ventil, wenn mir einer heut gefiel. Hoppla, der hätte es gut. Heut Abend lad ich in mir die Liebe ein. Heut will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Es gibt sonst nichts, das ich heut wissen will, weil ich nur küssen will, die ganze Nacht. Mir ein Mund die Seligkeit und Vergessenheit gebracht. Drum lade ich mir heut die Liebe ein, heut will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Weil mir diese Leidenschaft immer wieder Freuden schafft, hoppla, drum hab ich gern. Ich hab niemals No gesagt, denn mein Typ ist sehr gefragt, hoppla, von vielen Herren. Heut Abend lade ich mir die Liebe ein, heut will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Es gibt uns nichts, was ich heut wissen will, weil ich nur küssen will, die ganze Nacht. Oft hat mir ein Mund die Seligkeit und Vergessenheit gebracht. Drum lade ich mir heut die Liebe ein, heut will ich glücklich sein, die ganze Nacht. Heute die Liebe ein, heute will ich glücklich sein, die ganze Nacht.